DJ Set on Air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit Luke Skywodka. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Luke Skywodka. Baby bad, ey, cover X, ey, cover panties on you, cover blacks, ey, that's a fact, ey, throw it back, ey, throw it back, ey, and this one is for the champion. I told you. Summertime to do. stand up beside the fireplace. Take that look from off your face. Cause you ain't ever gonna burn my heart out. Von neuem bis make it happen. Tonight we'll put all other things aside. Given this time and show me some affection. We're going for those pleasures in the night. I want to love you, feel you, wrap myself around you. I want to squeeze you, please you. I just can't get enough. And if you move real slow, I let it go. Von Tag zu Tag muss aufpassen, nicht hinzufallen. Letztes Mal hat wehgetan. Zu oft mit paar Jungs nachts draußen. Wir rennen vom Sonnenlicht, kurz über Liebe nachgedacht. Auf FOMO, wenn die Nacht einbricht. Oh, wie schön du bist. Gott, ich könnte fallen für dich. Zu lange nicht gefühlt, ich weiß nicht mehr, was Liebe ist. Und Gott, glaub ich auch, wenn du mir sagst, dass du mich brauchst. Ich brauch dich auch, ich könnte fallen für dich auch. Zu oft und tief gefallen, ich kenne es schon auswendig. Doch wenn du tanzt, dann tau ich auf. Ja, wenn du tanzt, dann tanz ich auf. Ja, wenn du tanzt, dann tau ich auf. Ja, wenn du tanzt, dann tanz ich auf. Ja, wenn du tanzt, dann tau ich auf. Von Tag zu Tag vergesst manchmal das Wesentliche. Drogen, Sex, Party machen. Komm schon, reiß mich auf. Bin stark und schlau und weiß es auch. Ich bin wie eingefroren. Komm, zünd mich an, komm, hol mich raus. Und oh, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, kom

Avicii, one of the most talented and successful artists of his generation. We'll be right back. with your new friend in a red dress, trying to keep it cool, but you can't hide what's on your mind. I was sick and tired of the drama, of the karma. It's harder. Don't know why you keep on looking over, trying to catch my eye. Tonight, you won't be coming back to my eye. Yeah, I'm not drinking that much wine. Lipstick, kisses, music, feel it. Lipstick, kisses, you think, feel it. Lipstick, kisses. Ooh, I see. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Luke Skywalker. Nothing.